Ich wollte gestern Abend in die Wirtschaft gehen. Ich ging auch da, hab ich sie gesehen. Sabine. Sabine. Und ich wusste genau, ich halt's nicht aus, das Leben ohne sie ist der kalte Brauch. Sabine. Ich wollte mit der Wirtschaft.